sind geschenkt. Denn wenn sie kommt, weiß er, sie überlebte diesen Tag. Doch immer dann, wenn sie geht, kommt die Angst. Wenn sie geht, kein Lächeln mehr. Wenn sie geht, Ungewissheit. Wenn sie geht, wird sie morgen so wie jeden Tag wieder hier erscheinen. Die Welt scheint etwas menschlicher, wenn Soldaten weinen. Am nächsten Tag kommt sie erneut vorbei. Er ist erleichtert, denn der Krieg hat sie zum Glück erneut verschont. Und auch wenn er nicht ihre Sprache spricht, mag er sie gern, weil sie stets mit einem Lächeln belohnt. Doch immer dann, wenn sie geht, kommt die Angst. Wenn sie geht, kein Lächeln mehr. Wenn sie geht, Ungewissheit. Wenn sie geht, wird sie morgen so wie jeden Tag wieder hier erscheinen. Die Welt scheint etwas menschlicher, wenn Soldaten weinen. Doch immer dann, wenn sie geht, kommt die Angst. Wenn sie geht, kein Lächeln mehr. Wenn sie geht, Ungewissheit. Immer dann, wenn sie geht.